kein Tipp. Ich verprügel meine Frau und bin andauernd so gekippt. Aber wenn ihr in der Kiste liegt, hab ich noch ne Menge Zeit.